Sie hören Fazit mit Musik aus Burkina Faso von Victor Deme und dessen Debütalbum, im Alter von 46 Jahren übrigens, erschienen, wurde in England und Frankreich das beste Weltmusikalbum 2008. Ob die Filme, die in dieser Woche in die Kinos kommen, auch ein solches Prädikat verdienen, weiß Anke Lewecke. Hilde, so heißt einer der Filme. Ich kannte bislang Hildegard Knef nur als die Knef und nie als Hilde. Ein Film über Hildegard Knef. Ihr berühmtester Song war für mich »Soll's rote Rosen regnen«. Rosen für den Film? Nein, leider nicht. Ich muss sagen, ich bin noch relativ fassungslos aus dem Kino gekommen, weil ich meine, Hildegard Knef, das ist ja eine unglaubliche Biografie. Einer der wenigen deutschen Schauspielern, die es nach dem Zweiten Weltkrieg geschafft haben, in Hollywood zu arbeiten, am Broadway, die auch in Deutschland dann eine ganz erfolgreiche Sängerin war und die trotzdem immer aus der Reihe getanzt ist, die immer aneckte, die immer ihre eigene Chefin sein wollte. Und das wäre ja alles sehr spannend gewesen. Das ist wirklich eine Karriere mit ganz vielen Brüchen und alles, mit einer unheimlichen Spannung. Aber was macht der Regisseur? Der hetzt da einfach ohne Idee für diese Frau einfach durch die einzelnen Stationen des Lebens. Und es geht eben los mit der Jungschauspielerin, die 43 noch bei der UFA anfängt, also unter den Nazis. Dann geht es weiter, dann dreht sie ja 46 mit Wolfgang Staudte, Die Mörder sind unter uns. Einer der wenigen Filme, die sich unmittelbar nach dem Krieg eben mit der jüngsten deutschen Vergangenheit auseinandergesetzt hat. Und da fragt man sich natürlich, wie ergeht es einer jungen Schauspielerin, die noch unter den Nazis angefangen hat, die dann aber auf einmal in so einem Film mitarbeitet. Das wird alles nur in einer Ellipse erzählt. Und wenn Sie dann nach Hollywood gehen, dann wird der Film wirklich ein reines Klischeebild von Hollywood. Da sehen wir den großen David O. Selznick, der ja vom Winde verweht gedreht hat. Der hat dann drei Telefone in der Hand und nebenbei baggert er ein bisschen Hildegard Knef an. Oder Broadway, da hat Hildegard Knef ja immer gesagt, boah, da habe ich Showbusiness gelernt. Und statt mal den Blick hinter die Kulissen zu werfen, geht es einfach nur, ja, sieht man einfach ganz viele so Zeitungsausschnitte aneinander montiert. Das ist dann die Karriere am Broadway gewesen. Und dann war Hildegard Knef ja auch eine Skandalfigur in Deutschland. Also man muss nur an die Sünderin denken. Was bewegt eine junge Schauspielerin, in einem Film mitzudrehen und sich nackt zu zeigen? Das wären alle spannende Fragen gewesen, die sich der Film einfach überhaupt nicht stellt. Spannende Fragen, auf die der Regisseur Kai Wessel keine Antworten gefunden hat. Aber dann gibt es natürlich in so einem Film die Hauptdarsteller. Und das ist in dem Fall Heike Makatsch. Kann sie den Film zumindest ein bisschen retten? Naja, ich muss sagen, sie singt, sie berlinert, sie raucht und trinkt wie die Hildegard Knef. Und sie macht ihre Sache wirklich gut, aber letztlich imitiert sie eben doch nur Hildegard Knef, weil das Buch und der Regisseur ja gar keine Chance geben, wirklich diese Frau zu interpretieren. Und es gibt doch den wunderbaren Satz von Ella Fitzgerald über Hildegard Knef. Sie ist eine große Sängerin ohne Stimme. Und das war doch Hildegard Knef, weil sie wirklich ihre eigenen Erfahrungen in ihren Liedern beschrieben hat. Gelebtes Leben war das. Und das fehlt eben diesem Film. Und dem kann sich Heike Makatsch hat gar nichts, mit dem sie sich auseinandersetzen kann. Und deshalb kann sie nur imitieren. Und das ist ein bisschen schade, weil ich glaube, dass man Heike Makatsch da hätte mehr zugetraut. Sie hätte sicher einiges aus dieser Rolle rausholen können, aber man hat ihr keine Chance gegeben. Eine einzelne Schauspielerin kann auch keinen ganzen Film retten. Ein Schauspieler gleichwohl aus dem rosaroten Panther einen Flop machen oder zumindest einen gehobenen Spaß? Na, gehobenen Spaß. Also bei Rosaroten Panther ist es ja seit Jahrzehnten immer dieselbe Geschichte. Es geht um den Diamanten, der irgendwie wieder gestohlen wird und dann kommt Inspektor Clouseau, muss ihn wiederholen und dabei richtet er, wo er überall auftritt, immer unheimliches Chaos an. Das hat Peter Sellers, der erste Inspektor Clouseau, ganz wunderbar gemacht. Steve Martin, muss man sagen, macht es jetzt in seinem zweiten Versuch schon besser. Also es gibt eine unheimlich komische Szene im Schlafzimmer vom Papst. Dann gibt es auch noch eine sehr komische Szene in einem Restaurant. Da müssen alle Kellner auf einmal mit den Weinflaschen jonglieren. Das sieht ganz nett aus. Ansonsten hat der Film viel Blödsinn zu bieten, aber wie immer beim rosaroten Panther einen ganz wunderbar gezeichneten Vorspann. Und immerhin kommt man so mal ins Schlafzimmer vom Papst. Nur ein Sommer, ein Film von Tamara Staudt. Und immer, wenn sich die Kamera in den ehemaligen Osten aufmacht, jedenfalls in den letzten Jahren, ging es um Arbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit. Es war fast schon Genre. Ist das jetzt mal eine Abwechslung? Ja, ich würde sagen schon, weil es hier mal um eine Heldin geht, die sich einfach wirklich damit auseinandersetzt und die sozusagen das sozialistische Frauenideal so ganz selbstverständlich in die Gegenwart mit rüber gerettet hat. Die hat also immer noch die Hemdsärmel hochgekrempelt, geht immer zum Arbeitsamt und sie kriegt tatsächlich einen Job. Sie hat in der DDR als Makerin gearbeitet. Jetzt kann sie das in der Schweiz auch für einen Sommer machen. Und ich hatte dann schon gedacht, das kann ja ganz spannend werden. Also so ein Kuhkulturen-Clash, so Kraftfutter aus der LPG gegen Alpengrün und eben Massenaufzug gegen Luxusbestallung. Aber all das hat der Film nicht zu bieten. Das ist dann eine ganz biedere Romanze und diese taffe Frau ist dann eigentlich auch nur noch Lustobjekt für diesen einsamen Senner da oben. Also diese romantische Komödie hat dann auch noch irgendwas am Ende, sowas ganz Unangenehmes vom deutschen Heimatfilm der 50er Jahre. Keine gute Woche für den Film Hilde, der rosarote Panther 2 und nur ein Sommer. Für Fazit gesehen von Anke Lewicke.